Mich reißt es aus dem Bett. Warum? Weil ich auch noch dieses Bild habe. So, und dann habt ihr hier dieses, das weitet die Blutgefäße, an 350 Stoffwechselprozessen beteiligt, also besser geht's nicht. Also abends vorm Schlafen gehen, Wasser trinken und dann noch ein Tütchen Magnesium, ja? Wie kann man das Tütchen Magnesium ersetzen mit natürlichen Sachen? Kaum. Kaum? Ja. Das ist, ich, das muss man, man kann es nicht ersetzen, aber man, weil auch bei Ihnen ist, sagen wir mal, Ihr Mineralspiegel, ja, hier der Elektrolythaushalt, der ist so gering, dass Sie das überhaupt erstmal auffüllen müssen. Und das kann man einfach nur, wenn man sich dann natürlich, das nennt man Orthomolarmedizin, also ganz normal, haben Sie sich wenigstens mit beschäftigt, muss sich sublimieren, also zunehmen von außen. Also auffüllen. Es gibt zwei Dinge: messen, ne, analysieren und zuführen. Wie macht man das? Am besten gehen Sie zur Blutuntersuchung. Ich hatte Ihnen Eiweißwert gesagt, warum Sie hier alle nicht gut drauf sind. 6,0, 7,6 ist schon sehr gut und 8 ist super, ja, 8,0. Was ist beim Magnesium? 0,7 ist Kümmerversion, da sind Sie alle drin. Kann ich Ihnen vorhersagen, ich kann Ihnen Blutwerte sagen. Ja, seht es, also man spürt es, Bewegung, alles. 7,0 ist Kümmerversion, ja. 7,0 ml Querstrich M, glaube ml Querstrich L oder so ähnlich, aber sind die Werte, müssen wir mal gucken. Und wo es, also wo sie dann in der Frohmedizin sind, das ist dann bei 9,5 bis 1,0. Ne? Da kriegen sie, sagt man so schön, den biologischen Rückenwind. 1,0. Also es ist 0,9 bis 1,0, das andere ist 0,7, Entschuldigung, ml, müssen wir mal gucken. Nur mal, dass Sie ein Gefühl für bekommen. Nicht? Und Sie hängen alle so, meistens kann man vorher sagen, das sieht man ja, 7,0 geht ja nicht anders. Und wenn Sie das hochfahren gleich, ne, kriegen Sie sofort biologischen Rückenwind. Wie lange dauert das? 5 Wochen, bis der Muskel, weil das im Muskel ja verarbeitet wird, dauert 5 Wochen. Also müssen Sie ein bisschen hochdosieren und optimal ist 300 bis 400 Milligramm, wie Sie es hier haben. Also rein damit. Und optimal ist abends, weil dann Sie gleich die entgiftet. Der Körper ist ja in der Regenerationsphase, trinken Sie noch Wasser zu und dann ist er auch gleich in der Entgiftungsphase. Weil die Stoffwechselprozesse dann super, wie sagt man, angeschoben werden. Und Sie wachen morgens auch anders auf, kann ich Ihnen alles vorhersagen. Das ist irre. Also Ihr Lebensgefühl ist, ich weiß es ja an den Mails, das kann alles nicht wahr sein, mit ein bisschen Wasser, das und das. Und das müssen Sie dann mal 5 Wochen machen. Sie werden das sehen, ist der biologische Rückenwind. Ja? Ist die Frage damit beantwortet? Gut. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wie bitte? Ah, sehen Sie, wollte ich jetzt nur, haben Sie nicht vergessen. So, kommen wir zum Unerfreulichen weiter. Also Müdigkeit, da hängen Sie alle drin. Jetzt wissen Sie, wie Sie rauskommen. Ja, auch was dahinter steckt. Das zweite ist chronische Müdigkeit. Chronische Müdigkeit. Und da schreiben Sie sich mal bitte. Ich habe mich ja vorbereitet. Da schreiben Sie sich mal bitte folgenden Satz auf. Wo haben wir es denn? Erschöpfungsspirale. Hier ist es doch mein Lieblingsthema. Wir kommen ja von der, die 4 Schritte zum K.O. kommen wir ja dann. Das nächste Thema wird dann sein, lachen Sie nicht, die tödlichen 4. Nach den 4 Schritten zum K.O. kommen wir zu den tödlichen 4. Wollen Sie es auch noch hören? Weil dann haben wir im Grunde genommen alles abgefasst. Also verstehen wir, das ist, Sie merken, ganz interessant. Ne? Auch, sagen wir mal, wie thematisch ich das mache, weil kommen Sie schneller ran, da müssen wir jetzt nicht so viel erzählen. Ja? So, Müdigkeit haben wir, also Mangel an Stress und Druckbewältigung. Ich wiederhole nochmal, zu wenig Schlaf. Und jetzt hatte ich vergessen, ganz Wichtiges, in der Müdigkeit steckt schon mangelndes Selbstvertrauen, mangelndes Selbstwertgefühl. Merkt man alle nicht so, die anderen, aber ich, nee, noch nicht so. Ne? Sehen Sie, müssen ja irgendwie startbereit sein. Sehen Sie? Die anderen interessieren Sie nicht. Mangelndes Selbst und denn falsche Glaubenssätze haben wir. Chronische Müdigkeit ist der zweite. Und das dritte ist Burnout. Burnout, schreiben Sie sich bitte hin, Klammer auf, meistens eine leichte bis mittlere Depression. Da sind wir schon voll im Thema. Übrigens ein Massenphänomen. Sollen wir uns mal gleich hier richtig verstehen. Deshalb sage ich das. Ich hätte nie gedacht, unter uns, ich bin nur ein Unternehmer, ich habe das alles nicht gelernt, was ich jetzt Ihnen hier sage. Ist irgendwie faszinierend. Ich habe einfach nur mal den Status quo gefragt und meine eigenen körperlichen Erfahrungen gemacht, mich damit beschäftigt. Heute kommen zu mir Ökotrophologen, die Bestsellerbuch, die berate ich alle. Wissen Sie, was die mir sagen? Zahnärzte, weiß ich. Die sagen, Herr Warmann, wie Sie das erklären, das ist ja sensationell, das haben wir gar nicht im Universitätsstudium gelernt. Ich kann, sage ich, ja, ich kann in 5 Minuten Ernährung erklären und kein Stress. Und Sie gehen raus und machen was. Sie machen was, das verspreche ich Ihnen. Sehen Sie das? Ohne Stress. Warum? Bei mir muss man nicht verzichten. Ganz einfach, sag ich, entspann dich. Nicht verzichten, um Gottes Willen. Wie trinkt man Alkohol, Wein? Ja, ganz anders. Trinken Sie weiter Wein, aber übrigens, Alkohol ist eine Katastrophe fürs Gehirn. Und zwar schon ein Tropfen für den Stoffwechsel, Leute. Aber trotzdem, dann Herr Warmann, ein Wein trinken, sag ich, doch kein Genuss. Wein ist doch kein Genuss. Ja doch, schmeckt mir. Sag ich, entschuldige, haben Sie, merkt er, jetzt kommen wir in diesen Dialog. Ja, dann habt ihr das Bild, was haben Sie denn für ein Bild? Sieh mal, Wein als Genuss, sag mal, dümmer kann man noch, also nur mal als Beispiel kann man noch gar nicht, also Alkohol kann man gar nicht sein. Also mein Bild ist, versteh mal, ich sehe mich hier wie ein Rennpferd, das teuerste Rennpferd in der Welt. Haben Sie schon mal gesehen, dass es Pommes frites ist, Mayonnaise, den ganzen Scheiß? Ich immer so, das ist mein Bild. Bei mir zuckt es, wenn ich hier, versteh mal, bei mir zuckt es, versteh mal, ich kann gar nicht anders. Da muss ich mich noch zwingen, natürlich esse ich auch mal gerne Schokolade, aber so als Belohnung. Ich sehe mich als Bild, ich bin das teuerste Rennpferd in der Welt. Haben Sie schon mal gesehen, dass das, wie wird es gefüttert? Ganz einfach, mein Bild, also zuckt es bei mir schon gar nicht mehr. Siehst du, die Scheiße kommt nicht mehr in meinen Mund. So, hab mir eine Sperre gemacht über ein Bild. Ganz einfach. Ne? Ich schäme mich dann auch selber, weil das Bild da ist, teuerste Rennpferd, dann denke ich, oh, ich kann ja gar nicht mehr galoppieren. Seht ihr? Also ich wäre ein lahmes Gaul, oder wie sagt man? So ein lahmes Gaul. Ne? Müde, ist ein lahmes Gaul. Kümmerversion. Ja, mit dem will ich so nichts zu tun haben, da habe ich mich irgendwann mal entschieden. So, jetzt kommen wir zum Thema. Ne? Meistens eine leichte bis mittlere Depression. Und jetzt schreiben Sie sich bitte mal einen Satz auf. Da brauchte ich lange, weil es für Burnout gibt es keine Definition. Im medizinischen Sinne gibt es für Burnout nichts. Faszinierend, wenn Sie sich damit beschäftigen. Und jetzt schreiben Sie sich bitte mal eine Definition auf, die dieses nähern könnte. Ich sage mal den Satz, also Burnout ist ein chronischer Erschöpfungsprozess, merken Sie, ne? Kennen Sie schon alles jetzt? Also ich bereite Sie jetzt auf Ihren Burnout hier vor. Ist ein chronischer Erschöpfungsprozess, der durch eine emotionale Verstrickung mit der Arbeit gekennzeichnet ist und der schließlich zu klar definierten Krankheiten führen kann, wie etwa Depressionen, Angststörungen, Herzinfarkten oder auch chronische Schmerzsyndrome. Manche haben ja viele Schmerzen, geht alles weg. Ein paar Sachen mal. Das brauchen Sie jetzt mal nicht mitschreiben, weil Sie kriegen das von mir diktiert. Ist das ein Vorschlag? Ja, also kriegen alles schön, da steht richtig schön Erschöpfungsspirale und dann können Sie noch mal sich ein bisschen erinnern, was hat denn der Wagemann so gesagt, mit dem Maul, mit dem teuersten Rennpferd und dann können Sie noch mal gucken, wo Sie sind. Und das Letzte ist dann Depression. Und da können Sie sich immer hinschreiben, jetzt mal, wer sich damit schon ein bisschen mehr beschäftigen will, wenn er da reinkommt, sofort entgiften. Jetzt, darüber könnte ich jetzt auch wieder 10 Stunden reden. Der Körper ist immer Depression, mittlere Depression, ist immer eine Vergiftung auch. Ja? Meistens, was sind die ersten Fragen? Die ersten Fragen sind, also wenn Sie mich fragen, wie arbeite ich so mit Menschen, stelle ich 2 Fragen, mit Hochleistungssportlern ganz einfach. Zähne, ja, und Verdauung. Wie entgiften Sie vielleicht nur einen? Ja, gut, ganz einfach, also Säurebasen, also wir haben ja, also ist jetzt auch Ernährung. Schreiben Sie sich mal auf, erstens ist Wasser, sehr gut. Gute Frage, Wasser, ja. Wasser trinken, ist entgiften, Leute, müssen wir jetzt nicht teuer und, ne, Wasser trinken müssen wir schon ein bisschen, so. Dann, das Zweite ist Säure-Basen-Haushalt. Der Körper hat 3 Grundfunktionen und die will ich Ihnen kurz erklären. Hier ist auch ein Plakat, können Sie nachher, fotografieren, weil wenn Sie das haben, haben Sie 70% Ihrer Krankheiten weg. Ist das ein geil? 70% der Krankheiten sind weg. Bitte mit mir nicht 69 oder 72, ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt nur mal, dass Sie wissen, was, wenn Sie das machen, das ist ganz einfach. Das erste ist der Wasserhaushalt, haben Sie ja schon gehört, Wasser trinken. Der zweite ist der Elektrolythaushalt, Also Mineralien haben wir auch schon gehört. Wir fangen schon ein bisschen an. Ne? Und das Dritte ist, das haben Sie gehört, der Säure-Basen-Haushalt. Säure-Basen-Haushalt, das ist eine Volkskrankheit in Deutschland. Das ist die Volkskrankheit Nummer eins. Wir sind alle übersäuert durch unsere falsche Ernährung und sind nicht mehr im basischen Bereich. Ne? Und da entstehen übrigens die ganzen Konflikte. Ich will jetzt nicht über Krankheit sprechen, auch ein ganz tolles Thema für mich. Krebs. Weil alles entsteht nur im sauren Milieu. Wenn Sie das, ist das richtig? Hier habt ihr ja auch einen Spezialist. Kannst du ja oder nein? Also nur mal so, ne? Kennst du dich ja ein bisschen aus, ne? Ja, also kann ich aufstehen, willst du was sagen? Naja, nee, aufstehen, weil sonst hören wir hier nicht. Laut, können wir ja gleich üben. Also die beste Prävention ist wirklich, dass man im basischen Bereich bleibt. Also wenn man genau. In dem anderen Bereich, in dem sauren Milieu, dann zieht man nur Probleme nach sich. Und das Wichtigste ist ja, jeder Mensch hat ja im Grunde genommen die zwei Punkte: glücklich sein und gesund sein. Und wenn man nicht gesund ist, kann man auch nicht die Gesundheitsleitung nicht schaffen. Dann können Sie auch nur so viele Glücksbücher lesen. Das bringt denn alles nichts. Ja? Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben zu wenig Eiweiß. Eiweiß, zumindest im tierischen Bereich, wird ja sauer verstoffwechselt. Da habe ich jetzt für mich im Kopf. Ja und nein. Ja und nein. Also Sie fordern mich jetzt. Also wir brauchen mal tierisch, das kann man ja, tierisch hat von der Zusammensetzung der Aminosäuren, hat die von der biologischen Wertigkeit, ist es für den Körper besser. Nicht dogmatisch, jetzt bitte mit mir nicht reden über alles. Ich verstehe das alles, ich kann Ihnen alles erklären. B2, B6, hoch und runter, ich kann ethisch, warum nicht, es geht und doch, also bitte nicht. Und der pflanzliche hat nicht so eine hohe biologische Wertigkeit. Und es wird nicht sauer verstoffwechselt, kommt immer auf die Stoffwechsellage an. Natürlich auch zu welches Fleisch? Da gab es jetzt eine Studie, wenn Sie Freilandfleisch, also Biofleisch, da gab es jetzt eine Studie von der Weltgesundheitsorganisation mit dem Thema Krebs oder nicht. Und da haben die, müssen wir jetzt mal so stehen lassen, festgestellt, also Biofleisch, Freilandfleisch ist nicht krebsfördernd. Ja, weil beim, wie bitte? Ja, genau. Und das andere ist, das lassen wir mal so stehen, und das andere ist einfach, das Fleisch hat ja eine Information, das ist ja das Problem, also auf so einer energetischen Ebene, weil das Tier wird ja getötet. Ne? Und in den ersten, deshalb blutet es ja aus und deshalb wartet man auch immer mit dem Fleisch, dass es länger ist, weil dann die Information im Fleisch anders ist. Lassen Sie es mal so stehen. Dieser Schock für das Tier geht da ein bisschen raus. Ich möchte es mal ganz einfach erklären. Und dann ist da nicht dieses große Thema im Fleisch, ist Purine. Also in den Aldi-Sachen und so weiter. Das ist ja Urin und also ganz schlimm. Und das sind an sich die großen Themen. Weil wir brauchen die essentiellen Aminosäuren, 8. Und von den 8, jetzt gehen wir mal im Hochleistungsbereich, Sie sehen, wie man feintunet hat. Also wenn Sie morgen kommen, gehen Sie ab wie eine Rakete, verstehst du? Mit 3, 4 Sachen. B, C, C, A, haben Sie schon mal gehört. Das sind so 3 Aminosäuren, die müssen Sie hochkriegen. Und wenn Sie die hoch haben, haben Sie schon wieder die halbe Miete. Das ist schon wieder ein extra Thema. Was macht man? Also die Frage ist, auch ich, können Sie mich fragen, um das zuführen. Ich kann nicht 10 Eier essen. Sie brauchen ja für den Körper, was man denkt, man braucht für den Körper Eiweiß pro Körpergewicht ungefähr, also völlig falsch die Information von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und was es da alles gibt, also völlig falsche Informationen, auch im Hochleistungsbereich, brauchen Sie Eiweiß, weil Eiweiß ist für die Zellen wichtig und Sie brauchen ungefähr 1,2 bis 1,5 Gramm pro Körpergewicht. Also Beispiel bei 80, wie viel ist das? 120, ne? Ich bin 80 Kilo, wie viel sind es dann? 1,5 bis 1,7. So, das kann man sich aber nicht mit so viel zuführen, wenn man jetzt in dem Hochleistungsbereich, weil man braucht ja für die Ernährung Energie, ist das richtig? So, und da gibt es dann zum Sublimieren einfach auch ein gutes, hochwertiges Eiweißpulver. Ja? Und wenn Sie sich damit beschäftigen, bitte nur Molkeneiweiß, alle anderen können Sie vergessen. Weil es ist hochwertigste Eiweiß und eins der besten ist, mit denen arbeite ich auch zusammen, ist der Dr. Feil. Ja, die haben Level X, schreiben Sie sich da. Wie? Also wenn ich jetzt eine vegane Version davon nehme, Erbsenprotein, Eiweiß, da sind ja auch alle Aminosäuren. Müssen Sie gucken, wie hoch die biologische Wertigkeit ist. Bei diesem Eiweiß von Level X, müssen wir im Internet gucken, 143. Also ich mache mir zum Beispiel morgens einen Eiweißshake. Stehen Sie, bumm, rein die Sache und dann bin ich ja voll in diesem Level. Noch ein paar andere Wundertütchen rein, das machen wir jetzt mal nicht, das ist alles ein Traum. Da gibt es so schöne Sachen, ja. Alles bei Fermains, das ist irre. So, also wer sein Eiweiß hoch, das kriegen sie nicht mit Essen. Da muss man schon auch, gerade wenn sie Kopfarbeiter sind, verbrauchen sehr viel Energie, ist das richtig, viel Denken. Auch Hochleistungssportler, ist ja alles das Gleiche. Muss man sich auch mal damit beschäftigen, das will ich nur, sagen wir mal, völlig frei, jeder muss das ausprobieren, mal einfach die Idee geben. Das ist natürlich auch laktosefrei und glutenfrei und das Ganze nehmen. Also wer sich damit beschäftigt, ich nehme es. Weil Eiweiß brauchen sie, um, wenn sie in diesen Level kommen, brauchen sie es ungefähr 6 Monate. Sie müssen ja erstmal wieder auffüllen, weil es ja alles so viel, bei ihnen ist ja so tief unten. Das ist ja alles ein Dilemma. Also ein energetisches, sie sind als Mensch toll, aber sie sind dann schon so ein bisschen ein energetisches Dilemma. Und das wollen wir ja rausarbeiten. Habt ihr verstanden, ja? Entgiften, so, da waren wir bei Wasser, denn Säure-Basenhaushalt, ne? Also es geht ja über, ich habe hier geschrieben, Fäulnis- und Gärungsvorgänge, krankmachende Keime, Parasiten, Pilze, so, also alles spielt sich im sauren Milieu ab. Sie kriegen Krankheiten, auch diese ganzen Infektionen, die im Körper sind. Wir haben ja Entzündungen im Körper, wissen Sie das? Voller Entzündung sind wir, also wer sich damit beschäftigt. Der Körper kriegt es über die freien Radikalen wieder hin. Aber wenn Sie ihn jetzt natürlich so lange im sauren Milieu halten, dann muss der zu viel ackern. Ne? So, und das andere ist Mineralhaushalt, also Elektrolyte, ne? Ist ganz wichtig. Also nicht nur Wasser. Ja, Sie müssen das mit, gerade wenn Sie schwitzen viel, also sich bewegen, auch geistig, brauchen Sie Elektrolyte. Okay?